das Begehren. Zu einem berühmten Therapeuten kam ein Ehepaar und bat um Hilfe. Sie sagten, jede Nacht mühen wir uns nach Kräften, unserer Verantwortung für die Erhaltung des Menschengeschlechts gerecht zu werden. Und doch konnten wir trotz aller Anstrengung den hehren Auftrag bisher noch nicht erfüllen. Was haben wir wohl falsch gemacht und was müssen wir noch lernen und tun? Der Therapeut erklärte ihnen, sie müssten nur schweigend zuhören und anschließend, ohne miteinander zu reden, sofort nach Hause gehen. Und sie stimmten zu. Dann sagte er ihnen, jede Nacht müht ihr euch nach Kräften, eurer Verantwortung für die Erhaltung des Menschengeschlechts gerecht zu werden. Und doch konntet ihr trotz aller Anstrengung den hehren Auftrag bisher noch nicht erfüllen. Warum lasst ihr eurer Leidenschaft nicht einfach ihren Lauf? Und er wies sie hinaus. Sie standen auf und eilten nach Hause, so als könnten sie es nicht mehr erwarten. Kaum waren sie allein, fielen die Hüllen und sie liebten sich mit Leidenschaft und Lust. Nach 14 Tagen war die Frau schwanger. Eine andere Frau, schon etwas über die Jahre, gab in einem Anfall von Torschlusspanik eine Annonce in die Zeitung. Krankenschwester sucht Witwe mit Kindern zur Heirat. Welche Aussicht auf Innigkeit hätte diese Beziehung gehabt? Sie hätte auch schreiben können, Frau begehrt Mann. Wer begehrt mich?